Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Wenn ihr glaubt und es fürchtig seid, wird er euch euren Lohn geben und von euch nicht euren gesamten Besitz verlangen.